Lektion 9, Übung 2a. Ach, Entschuldigung, wo gibt es hier Hosen? Für die Dame oder für den Herrn? Für beide. Damenbekleidung erste Etage, Herrenbekleidung zweite Etage. Sehen Sie, da auf dem Schild, da steht es. Ah ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann wollen wir erstmal zur Herrenabteilung gehen. Bei dir geht es bestimmt schnell. Bei mir kann es etwas dauern.